Na, da, da, komm, gib Jesus die Ehre. Halleluja. Oh, wir werden für Jesus leben. Halleluja. Ganz egal, was sich uns in den Weg stellen mag, ganz egal, was der Feind sagen mag, ganz egal, was unsere eigenen Gefühle sagen mögen, ganz egal, was andere Menschen sagen mögen, wir werden für Jesus leben. Amen. Halleluja. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Und wir werden dabei die glücklichsten Menschen auf Erden sein. Amen. Yes. Yeah, yeah, yeah. Halleluja. Oh, yes, Lord. Halleluja. Yeah. Yes, Lord. Weißt du, wenn der Teufel deine Freude nicht rauben kann, sag mal zu deinem Nachbarn, wenn der Teufel deine Freude nicht rauben kann, dann hat der Teufel nichts an dir. Amen. Halleluja. Also lasst uns im Herrn freuen, so offensiv wir nur können. Halleluja. Die Freude am Herrn, sie ist deine Stärke. Amen, Halleluja. Wow, weißt du, und der Teufel muss manchmal wissen, dass du es ernst meinst mit der Freude. Wie von euch haben schon gemerkt, dass der Teufel manchmal offensiv gegen dich kommt? Weißt du, du musst dich nur offensiver freuen. Amen, Halleluja. Du musst dich nur offensiver freuen. Weißt du, wenn der, manchmal sagen Leute, ja, der Teufel, der kommt so aggressiv gegen mich, das ist der Wahnsinn. Weißt du, dann sage ich manchmal, da musst du dich einfach umso aggressiver freuen. Du musst den Teufel anschauen. Ich freue mich im Herrn. Yay! Yeah! Yes! Yes, yes, yes, yes, yes! Weißt du, das ist der echte geistliche Kampf. Amen. Wenn du den ganzen Tag nur den Teufel anschreist, dann wirst du müde. Versuch's mal mit Freude. Amen. Ich habe festgestellt, all die Dämonen, die sich weigern zu gehen, solange ich sie anschreie, sie fangen an zu gehen, wenn ich anfange zu lachen. Es ist so, manche gehen auch, wenn du sie anschreist, aber die Hartnäckigen, da musst du anfangen zu lachen. Bei den richtig Hartnäckigen, da musst du anfangen zu lachen. Ja, und du weißt ja jetzt, wie das geht nach diesem Wochenende, gell? Weißt du es noch? Ha? Hört sich gut an. Halleluja. Oh, Glory. Oh, Glory. Halleluja. Und heute Abend hast du noch was dazugelernt. Du hast gelernt, die intravenöse Einflößung des Öls und des Weines. Also, üb nochmal. Der Michel ist Arzt, ja? Der weiß, wie das geht. Er ist Narkosearzt. Ja? Also, wo muss man da reinstechen? Komm mal auf die Bühne. Komm mal kurz auf die Bühne. Zeig mal. Dann machst du das mal vor, okay? Er ist Arzt und er weiß, wo die intravenöse Einflussung geht. Also zeig mal, wo geht es rein? Wo geht es rein? Da, okay. Also hier, okay? Und da. Okay, also. Sagen wir mal. Oder hier. Also, sagen wir mal so, um es zu vereinfachen, weil es sind so viele Orte, wo du reinstichst, gell? Ja, genau. Pass auf, machen wir es doch einfach so. Links der Wein, rechts das Öl, okay? Okay, also, links der Wein. Jetzt, Amen, rein. Okay, so, jetzt helf noch mal kurz deinem Nachbarn, dass bei dem auch reingeht. Okay, okay, links der Wein. Okay. Und rechts das Öl, okay? Rechts das Öl. Rechts das Öl, okay? Ja, helft euch mal ein bisschen. Helft euch mal ein bisschen. So. Genau. Hier, rechts das Öl. Da. Rechts das Öl. Ja, genau. So, jetzt habt ihr eine ärztliche Anleitung. Eine ärztliche Anleitung. Halleluja. Amen. Amen. Du hast ja gehört. Bruder Jün ist auch ein Arzt. Halleluja. Das ist auch ein Arzt. Das ist der Arzt der Freude, des Öls und des Weins. Amen. Also wenn du zum Platz gehst, gib nochmal zwei, denen du begegnest. Kurz eine Infusion. Links und rechts. Öl und Wein. Okay? Während du Platz nimmst. Okay? So. Was Öl. Vielen Dank. Schnell laufen lassen. Let's drink. Lasst uns trinken. Oh, we did it wrong. Oh, wir haben es falsch gemacht. We have to cheer first. Wir müssen erst anstoßen. To glory. Auf die Herrlichkeit. To life. Auf das Leben. Jesus. Auf Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Whew. Keep on drinking. Trinkt weiter. Keep on drinking. Einfach weiter trinken. Keep on drinking. Nicht aufhören. People like you better when you're drunk. Ihr seid beliebter, wenn ihr betrunken seid. Oh, when you're filled with the Holy Spirit. Oh, wenn ihr mit dem Heiligen Geist gefüllt seid. You're very loving. Dann seid ihr sehr liebenswert. When you're filled with the Holy Spirit. Wenn ihr mit dem Heiligen Geist gefüllt seid. You overflow with his joy. Dann fließt er über mit seiner Freude. When you're filled with the Holy Spirit. Wenn ihr mit dem Heiligen Geist gefüllt seid. Every good and perfect gift begins to flow into your life. Dann fließt jedes gute und vollkommene Geschenk in euer Leben rein. Oh, be filled. Seid gefüllt with the Holy Spirit. Mit dem Heiligen Geist. Be filled with the Holy Spirit. Seid gefüllt mit dem Heiligen Geist. Be filled with the Holy Spirit. Seid voll des Geistes. I better do this first tonight. ich möchte das jetzt zuerst machen. I better open up my Bible. Ich werde jetzt meine Bibel aufschlagen. Some people were complaining last night. Weil sich manche Leute gestern darüber beschwert haben. He never opened his Bible. Er schlägt nie seine Bibel auf. Well, we're already doing better tonight. Aber das klappt schon besser heute Abend. It's open. Hallelujah. Die Bibel ist geöffnet. Okay, hallelujah. Whew. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Okay. Open your Bible to Ephesians chapter 5. Öffnet eure Bibeln. Epheser Kapitel 5. We're going to talk about wisdom tonight. Wir sprechen heute Abend über Weisheit. Everybody wants to be wise. Wir müssen weise sein. You know, everybody else is a specialist on these things. Jeder weiß Bescheid über Weisheit. There's many critics. Da gibt's viele, die Kritik üben. But I just feel sorry for them. Aber es tut mir so leid, dass sie das tun. Because if they just drink of the Holy Ghost, denn wenn sie einfach nur den Heiligen Geist trinken würden, they would really have a good time. Dann hätten sie wirklich eine gute Zeit. They would really, really have a good time. Sie hätten eine wirklich, wirklich gute Zeit. Actually, when you're so filled with the Holy Ghost, wenn du mit dem Heiligen Geist voll bist, you can't think about much other than Jesus. Dann kannst du über nichts anderes nachdenken als über Jesus. He becomes your everything. Er wird dein Ein und Alles. Ja. Yeah. Ja. Okay, so let's drink again. Also, lass uns weiter trinken. I gave you the key last night. Ich habe euch gestern den Schlüssel dazu gegeben. Aha. Aha. Hihi. Hihi. Ho ho. Ho ho. Speed it up. Aha. Hihi. Schneller. Ho ho. Aha. Hihi. Ho ho. Aha. Hihi. Yeah. Whoo. Aha. Hihi. Ho ho, ha ha he he, ho ho, ha ha he he. Ah, who? Oh, shoo. I heard that there were people here from Estonia. Ich hab gehört, hier sind Leute da vom Studio. Aus Estland. Estonia. Where are these people? Wo seid ihr? Aus Estland? Oh, they don't speak German. Oh, ihr sprecht kein Deutsch? What language do you speak? Welche Sprache sprecht ihr? A German and English. Oh, you're in the right place. We speak both. That's great. That's great. Ihr sprecht auch Englisch, sehr gut. Come here. Komm nach vorne. You're gonna get a big drink. Ihr werdet jetzt ein großes Getränk zu euch nehmen. You came way too far to not get a big drink. Okay. Ihr seid right viel here. Zu weit hergekommen. Just lift up your hands. Ihr kriegt jetzt einen großen the Holy Ghost. Trank. Hebt eure Hände, der Heilige Geist. You came to be filled. Ihr seid gekommen, um gefüllt zu werden. You came for the impartation. Ihr seid gekommen für die Zuteilung. You came to receive. Um zu empfangen. So now you're going to receive. Also ihr werdet okay. Jetzt empfangen. Haha. Hihi. Ho ho. Hihi ha ha. Ho ho. Ho ha hi. Hi ha ho. Ho ho hihi ha ha. Lord, fill him up to the full. Herr, füll ihn auf. Fill him up in every way. Fühl ihn komplett auf. Overflowing auf with the Holy Ghost. Weise. Mit dem more, Heiligen Geist. More joy. More joy. More joy. More joy. Mehr Freude. Fill him with your joy, Lord. Fill him füll with your joy, Lord. Freude, fill him with your joy, Lord. Hey! Rushalamaka. Kora baba yende de mande de mende. Whoo, and you're going to carry it. Und ihr werdet es tragen. Und ihr werdet es mitnehmen. Und ihr werdet es weitergeben. And Estonia is going to be a happier place. Und Estland wird ein sehr viel glücklicher Ha-ha. Ort werden. Hihi. Aha, hihi. Ho ho. Ho ho. Estonia. Estland. The happiest country on earth. Das glücklichste Ha-ha. Land der Erde. Ho ho. Ho. Oh, oh, ha, ha, hi, hi. Ha, ha, ha, hi, hi. Ha, ha, ha. Oh, ha, ha, ha, ha, ha, yeah. Whew. You can take a drink. Ihr könnt auch trinken. Of the Holy Ghost tonight. Und zwar vom Heiligen Geist. And you can become the happiest person. Und ihr könnt die glücklichste Person werden. Most joy-filled person. Die freudenerfüllteste Person. Overflowing with goodness kind of person on earth. Ihr überfließt mit, yeah, mit all dem Guten. Yeah. See, I grew up in the church. Seht ihr, ich bin in der Kirche groß geworden. I'm a fifth generation Pentecostal. Ich bin ein Charismatiker in der fünften Generation. I've been around church my whole life. Ich war in den Kirchen mein ganzes Leben. And growing up, und ich bin da aufgewachsen. I never knew, da wusste ich nicht, that Christians were supposed to be happy. Dass Christen eigentlich glücklich sein sollten. I never knew this. Ich habe das niemals gewusst. Because I met a lot of stressed out Christians. Weil ich viele gestresste Christen getroffen habe. I met a lot of fearful Christians. Und viele angsterfüllte Christen. I met a lot of anxious Christians. Viele ängstliche Christen. I met a lot of just in a really bad mood kind of Christians. Ich habe viele Christen getroffen, die einfach schlecht drauf waren. But the joy of the Lord belongs to you. Aber die Freude am Herrn, die gehört euch. As believers, als Gläubige, we are called to live in the joy. Da sind wir dazu berufen, in der Freude zu leben. Not just have it once in a while. Nicht nur dann und wann. You can carry the joy. Ihr könnt die Freude tragen. Carry the joy. Carry tragt it. Carry sie. It. Carry it. Tragt die carry Freude. Carry the joy. Whew. Okay. Did you open your Bible? Okay. Habt ihr eure Bibeln aufgeschlagen? Okay, Ephesians chapter 5. Alles klar, Epheser Kapitel 5. And we're gonna read here. Wir werden jetzt gleich lesen. Tonight we're talking about wisdom. Heute Abend sprechen wir über Weisheit. Okay. Alles klar. Verse 15. Vers 15. It says, "See then that you walk circumspectly." Da steht, seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt. Well, okay, let's back up a verse. Okay, lass uns einen Vers davor anschauen. Because the Spirit's speaking to us. Denn der Heilige Geist spricht zu uns. And he says, awake. Und er sagt, wache auf. You who sleep. Der du schläfst. Arise from the dead. Und steh auf aus den Toten. And Christ will give you light. So wird Christus dich erleuchten. God is illuminating our hearts in this day. Gott erleuchtet zur Zeit unsere Herzen in diesen Tagen. By the fire of the Holy Spirit. Durch das Feuer des Heiligen Geistes. We are being ignited. Da werden wir entzündet. To be a people. Um ein Volk zu that sein, are not sleeping. Das nicht schläft. A people that are not lazy. Ein Volk, das nicht faul a ist. A people that are not holding back. Ein Volk, das nicht zurückhält. But a people that are awakened. Aber ein Volk, das to the call and the assignment. Auf, die bedacht sind auf ihre Berufung, God has given to us. Die Gott uns gegeben hat. Jesus, said, Jesus hat gesagt, go into all the world, geht in die ganze Welt hinaus and preach the good news, und predigt die gute Nachricht to all creation, der ganzen Schöpfung. This is a command. Das ist ein Auftrag, das ist it's ein Befehl. Not like a if you feel like it kind of idea. Nicht nur, wenn du irgendwie gerade dazu Lust hast. Each and every one of us, jeder von uns, are called to preach the gospel, ist dazu berufen, das Evangelium zu predigen. The problem is, das Problem ist, a lot of believers, viele Gläubige, don't have the fire burning on the inside. Haben das Feuer nicht in sich brennen. Somehow they've lost the fire of their first love. Irgendwie haben sie das Feuer der ersten Liebe verloren. And so they say things, they repeat things. Also sagen sie Sachen und sie wiederholen sie. Things like this. Zum Beispiel, you should be a Christian. Du solltest ein Christ sein. Because I'm a Christian. Denn ich bin auch ein Christ. And you want to be just like me. Jeder sollte so sein wie ich. Ha. Shoof. Take another drink. Take another drink. Trink noch mal. More. Mehr. More. Trink more. Noch weiter. More. Noch mehr. More. Mehr. More. More. Trinkt mehr. More. More. You're being ignited. Ihr werdet jetzt entzündet. You're being ignited. Ihr werdet genau jetzt entzündet. You're being ignited. God's changing things. Gott verändert He's turning Dinge. Some things around. Er dreht die Dinge You're um. Being ignited. Ihr werdet jetzt entzündet. You're being filled. Ihr werdet gefüllt. Overflowing. Überfließend. With the Holy Spirit. Mit dem Heiligen Geist. There's some people getting delivered of those religious spirits. Gerade werden Leute befreit vom religiösen Geist. Some people getting set free tonight in the Holy Ghost. Einige werden gerade freigesetzt im Heiligen Geist. Some people getting ignited with the fire of God. Einige werden jetzt entzündet mit dem Feuer Gottes. To be a witness. Um ein Zeuge zu sein. To be a living witness. Um ein williger Zeuge zu sein. To be a living sign and a wonder. Um ein williger Zeuge und ein Zeichen und ein Wunder zu sein. The joy is a wonder. Freude ist ein Wunder. Joy is a wonder. Freude ist ein Wunder. It's a wonder. Es ist ein Wunder. In a very sad world. In einer sehr traurigen Welt. The joy of Jesus is a wonder. Die Freude von Jesus ist ein Wunder. In a very depressed world. In einer sehr depressiven Welt. The joy of Jesus is a wonder. Die Freude von Jesus ist ein Wunder. In a very negative world. In einer sehr negativ gestimmten Welt. The joy of Jesus. Da ist die Freude von Jesus. Is a wonder. Ein Wunder. So just drink. Drink. Drink. Trink weiter. Stop thinking. Start drinking. Fangt neu an zu Start trinken. Drinking. Ihr müsst neu anfangen Start zu drinking. Trinken. Start drinking. Fangt an zu trinken. There's more joy for you. Da ist noch mehr Freude für euch. There's more joy for you. Da ist mehr Freude für There's euch. There's more joy for you. Ha. Shoo. Just lean into the waves of glory right now. Just lean in. Lehnt euch lean einfach rein in diese Welle der Herrlichkeit. Just lean in. Lehnt euch da Just zurück. Press into those waves of glory that are coming. Da kommen Wellen der Herrlichkeit Let auf euch the joy zu. Begin to bubble up from your innermost being. Lasst die Freude aus eurem Innern hochblubbern. From your belly. Aus eurem Bauch Shall flow rivers. Aus eurem Innern rivers of joy. Ströme von Freude from your belly. Fließen. Aus eurem Innersten rivers of joy. Fließen Ströme von Freude. Don't let it stop in your mouth. Hört es, lasst es nicht aufhören. Don't let it stop in your mouth. Lasst es nicht aufhören. Don't try aus eurem to hold Mund. It in. Halt es nicht drin Let the in river dir. Flow. Lasst den let Strom the river fließen. Flow. Let the river flow. Lasst diesen Strom let fließen. Let the river flow. Let the river lasst flow. Ihn fließen. Let from your belly let the aus river deinem, flow. Aus deinem Innersten Woo! Lasst den Strom from deep fließen. On the inside of you. Aus dem tiefsten deines Let Innersten. The Holy Spirit of God lass den Heiligen Geist Gottes. Begin to bubble up with a new joy. Lass ihn aufblubbern mit neuer Freude. A new ha-ha, he, ein he. Neues Haha. Ho, ho. Haha. Hi, hi, ho, ho. Haha, hi, hi, ho, ho. Haha, hi, hi, ho, ho. Haha, hi, ho. Haha, hi, ho. Haha, hi, ho. Haha, hi, ho. Haha, hi, ho. Haha, hi, ho. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Wow. Ha. Ha. Mm. Let's return to the reading of the word. Lasst uns zurückgehen, um die Bibelstelle zu lesen. In verse 15. In Vers 15. Ah. See then. Seht nun darauf. That you walk circumspectly. Wie ihr mit Sorgfalt wandelt. Not as fools, but as wise. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Redeeming the time. Und kauft die Zeit aus. Because the days are evil. Denn die Tage sind böse. Therefore, do not be unwise. Darum seid nicht unverständig. But understand what the will of the Lord is. Sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. What is God's will for your life? Was ist der Wille Gottes für dein Leben? To go. Loszugehen. To preach the gospel. Das Evangelium zu predigen. To be set ablaze with His light. Um einen Flächenbrand mit seinem Licht zu entzünden. So in verse 18. Also in Vers 18. It says. Da steht. Do not be drunk. With wine. Und berauscht euch nicht mit Wein. Talking about in the natural. Was für den natürlichen Wein steht. In which is dissipation. Was Ausschweifung ist. But. Sondern. Be filled. Werdet voll. With the Spirit. Geistes. Be filled. Werdet voll. With the Spirit. Mit dem Heiligen Geist. It says, "Don't be drunk with natural wine." Da steht, werdet nicht betrunken mit natürlichem Wein. But be drunk in this other kind. Aber seid betrunken mit dem anderen Wein. Be filled. Werdet voll. With the Spirit. Mit dem Geist. We're so used to receiving an anointing. Wir sind so daran gewöhnt, eine Salbung zu empfangen. It's like a little dab of oil in the middle of the forehead. Wie so ein kleiner Tropfen Öl auf unserer Stirn ist. But God says, "Be filled." Aber Gott sagt, werdet voll. Be filled. Seid voll damit. Be filled with the oil. Seid voll mit dem be Öl. Be filled with the wine. Seid voll mit dem Wein. Be filled with the oil and be filled with the wine. Seid voll mit dem Öl und voll mit dem Wein. Be filled with the oil. Werdet erfüllt mit be dem Öl. Be filled with the wine. Und mit dem Wein. Be filled with the Spirit. Seid erfüllt mit dem Geist. So tonight, lift up your hands. Also hebt jetzt heute Abend eure Hände. And say, Lord, I give you permission. Und wir sagen, Herr, ich gebe dir die Erlaubnis. I know you already did this. Ich weiß, du hast das schon getan. Put the wine on this side and the oil on this side. Mit dem Wein auf dieser Seite und dem Öl auf der anderen Seite. But now we're going to switch it up. Aber jetzt werden wir das noch mal umdrehen. And we're going to add the oil to the wine. Wir werden das Öl dem Wein hinzufügen. And the wine to the oil. Und den Wein dem Öl beigeben. Yeah, so just lift up both of your hands. Also hebt einfach beide eure Hände to the Lord hoch zum Herrn. And say, Holy Spirit. Und sag, Heiliger Geist. Here I am. Hier bin ich. Fill me up. Füll mich auf. No reservations. Keine Rückstände. I'm not holding back. Ich halte hier nichts zurück. I choose to drink. Ich entscheide mich zu trinken. I choose to drink. Ich entscheide mich zu trinken. I choose to receive. Ich entscheide mich zu empfangen. I choose to be filled. Ich entscheide mich and gefüllt keep on zu werden. Being filled. Komplett voll. And keep on being filled. Hört nicht auf gefüllt zu werden. Werdet weiter gefüllt. And keep on being filled. Und werdet weiter gefüllt. And keep on being filled more and more and more and more and more and more and more and more and more and more and more and more and more and more. I wrote a little song one time. Ich habe mal ein kleines Lied geschrieben. When I was really drunk in the Holy Ghost. Als ich einmal sehr betrunken im Heiligen Geist war. I'll drink the oil. Ich trinke das Öl. I'll drink the wine. Und ich werde den Wein trinken. I'll drink the oil and the wine of the Lord. Ich trinke das Öl und den Wein des Herrn. I'll drink the oil and the wine. Ich trinke das Öl und den Wein. Until my heart. Bis mein Herz. Is satisfied. Gesättigt ist. I'll drink the oil ich werde and das Öl the wine und den Wein trinken. Of the Lord. Des Herrn. So I think we should sing this tonight. Also ich denke, wir sollten das jetzt gemeinsam singen. I'll drink the oil, I'll drink the wine, I'll drink the oil and the wine of the Lord. I'll drink the oil and the wine until my heart is satisfied. I'll drink the oil and the wine of the Lord. And then I wrote another verse. Und dann habe ich einen weiteren Vers geschrieben. Chug-a-lug. Chug-a-la. Chug-a-la. Chug-a-la. Chug-a-la. Chug-a-la. Chug-a-la. Chug-a-la. Chug-a-la. Chug-a-la. And chug-a-la. Chug-a-lug, chug-a-lug, chug-a-lug. I'll drink the oil, I'll drink the wine. Ich trinke den Wein. I drink the oil and the wine of the Lord. I'll drink the oil and the wine until my heart is satisfied. I'll drink the oil, I'll drink the wine of the Lord. Okay, second verse. Chug-a-lug, chug-a-lug, chug-a-lug, chug-a-lug, chug-a-lug, chug-a-lug, chug-a-lug, chug-a-lug, and chug-a-lug. Chug-a-lug, chug-a-lug, chug-a-lug. I'm not done. I'm not done. Ich bin noch nicht fertig. There's a third verse. Da gibt's noch eine dritte Strophe. Ha, ha, ha, ha. He, he, he, he. Hee hee ho ho, ha ha ha, hee ho ha, hee ho hee ha ha, hee ho ha ha, hee hee ha ho ha, hee ha, hee ha, hee ho ha, hee ho ha ha, hee ho ha, ha ha ha, hee hee hee hee, ho ho ho ho, ha ha, hee ho ha ha. Hee ha ho ha hee hee ho ha ha hee ho ha ha hee ho ho ha hee ha ho ha hee hee ha ho ha hee ha ha ha ho ha hee ha ho ha hee hee hee hee ha ha ho ha hee ha ha hee hee hee hee ha ha ho ho ho ho ha ha hee ho ha hee ha ho hee ha hee ho ho ha ha hee ho. Now we'll sing it in Chinese. Jetzt singen wir es auf Chinesisch. Hoi hoi hoi ho. Ho ho ho ho. Ho ho ho ho. Jesus, setz unsere Herzen in Brand. If you drink enough of the oil, wenn ihr genug von dem Öl trinkt, and the wine, und noch vom Wein, I just found out, ich habe es gerade rausgefunden, that it will set you on fire. Dann wird er euch entzünden. It will set you ablaze. Er wird dich zum Flächenbrand machen. With holy fire. Mit heiligem Feuer. I can feel the fire of God burning on the inside of me right now. Ich kann das Feuer Gottes spüren, wie es in mir brennt. I want you to reach your hands up to heaven in this atmosphere. Hebt eure Hände hoch in diese Atmosphäre hinein. And receive the fire of God. Und empfangt das Feuer Gottes. Receive the fire of God. Empfangt das Feuer Gottes. Receive the flame of God for this moment. Empfangt die Flamme Gottes für receive diesen Moment. Receive the flame of God for your family. Die Flamme für eure Familie. Receive the flame of God for your household. Die Flamme Gottes für euren Haushalt. Receive the flame of God for your ministry. Empfangt das Feuer für euren receive Dienst. Receive the flame of God. Die Flamme Gottes. Right now, receive the flame of God. Empfangt sie genau jetzt. Receive the flame of God. Empfangt die Flamme Gottes. To burn for Him. Um für ihn zu brennen. Be filled with the Spirit. Seid gefüllt. Be filled with the Spirit. Voll des Geistes. Be filled with the Spirit. Seid voll des Geistes. Be filled with the Spirit. Seid voll des Geistes. Be filled. Seid voll with the Spirit. Mit dem Heiligen Geist. Be filled with the Spirit. Seid gefüllt mit dem Heiligen Geist. Be filled. Seid gefüllt with the Spirit. Mit dem Geist. As you're filled, wenn ihr gefüllt werdet, you're being illuminated. Dann werdet ihr erleuchtet. The fire of God burning on the inside. Das Feuer Gottes, das in euch brennt. The fire of God becoming your divine empowerment. Das wird eure göttliche Befähigung sein. The fire of God becoming a supernatural energy. Das Feuer Gottes wird eure übernatürliche Energie sein. The fire of God becoming the light that shines. Das Feuer Gottes, das Licht, das scheint. The fire of God. Das Feuer Gottes. The fire of God. Das Feuer Gottes. The fire of God. Das Feuer Gottes. The fire of God. Das Feuer Gottes. Some of you can feel the fire. Manche von euch können das Feuer sogar being fühlen. A burn in your belly. Es brennt in eurem Inneren. Some of you feel like you don't know what you're about to do. Und ihr wisst nicht, was ihr damit tun sollt. Just get up and run with the fire. Steht einfach auf just und rennt, rennt herum mit just diesem run Feuer. With the fire. Rennt just herum. Run with the fire. Renn damit. Run with the fire. Renne. Just run with the fire. Renn damit. Run with the fire. Run with the fire. Renn mit dem Feuer. Run with the fire. Renn einfach. Run with the fire. Renn damit. Run with the fire. Hey! Run with the fire. Rennt mit dem Feuer. Run with the fire. Renn los. Run with the fire. Jesus said, "Go." Siehst du, Jesus hat gesagt, geh. So you're going. Also gehst du einfach. You're not going alone. Du gehst nicht allein. But you're going with the fire. Aber du gehst mit dem Feuer. You're going with the fire of God. Mit dem Feuer Gottes gehst du. You say, but what about the drinking? Und weißt du, was ist mit dem Trinken? We drink the oil and the wine. Wir trinken das Öl und den Wein. To get our hearts ready. Um unsere Herzen vorzubereiten. To prepare to receive. Um uns vorzubereiten zu empfangen. The fire that God's bringing. Und zwar das Feuer, das Gott bringt. The fire comes with holiness. Das Feuer kommt mit Heiligkeit. The fire comes to set you apart. Das Feuer kommt, um dich auszusondern. The fire comes to burn out the things that are not of God. Das Feuer kommt, um das wegzubrennen, was nicht von Gott ist. The fire comes to enable you to run. Es kommt, um dich zu befähigen, zu rennen. Damit du gehen kannst. Enables you to be who God has called you to be. Es befähigt dich, der zu sein, zu dem Gott dich geschaffen hat. He's doing a supernatural work in this place tonight. Er wirkt gerade ein übernatürliches Werk hier. In many ways it's prophetic. Es ist sehr prophetisch in vielerlei Hinsicht. The natural mind can't comprehend it. Der natürliche Verstand kann es nicht verstehen. It's foolishness to the natural mind. Es ist Torheit für den menschlichen Verstand. But in the spirit, aber im Geist, there's a clarity. Da ist eine Klarheit da. Of direction that's coming to you. Und zwar eine Richtung. In the spirit. Im Geist. In the glory realm. In der Herrlichkeitsatmosphäre. God's giving his guidance to you. Da gibt Gott dir die Führung. Even in the burning of the fire within your womb. Sogar wenn dein Feuer gerade in dir brennt, genau in dann. This move of the spirit. In dieser Bewegung des Geistes. God is clearing the years of confusion. Da räumt er die Jahre von Verwirrung auf in dir. The chaos. Das Chaos. That has been so prevalent in your mind. Das so präsent war in deinen Gedanken. It's being burned out. Es wird jetzt ausgebrannt. It's being burned out. Es wird abgebrannt. Clarity comes. Klarheit kommt. Divine truth comes. Göttliche Wahrheit kommt. Holy Spirit guidance comes. Die Führung des Heiligen Geistes kommt jetzt. And you will know where to go. Und du wirst wissen, wo du hingehen and sollst. And you will know what to do when you get there. Und du wirst wissen, was du tun you sollst. You will know where to go. Wenn du dort bist, du wirst and wissen, wo du hingehst. And you will know what to do when you get there. Und was du tun sollst, wenn but du dort bist. But it's going to take a step of faith. Und das du musst einen Schritt des Glaubens gehen. It's gonna take putting one foot in front of the other foot. Du musst einen Fuß nach den anderen setzen. It's gonna take your willingness to go. Das erfordert deine Bereitschaft zu gehen. Your cooperation and partnership with the Spirit. Deine Partnerschaft mit dem Heiligen Geist. Saying, Lord, lead me. Sag, Lord, Herr, führ mich. And I will follow. Und ich werde folgen. I will follow. Ich werde folgen. For some of you, für manche von euch, it's a geographical thing. Das ist eine geografische Sache. But for most of you, aber für die meisten von it's euch, a spiritual thing. Ist es eine geistliche it's Sache. A spiritual movement. Eine geistliche Bewegung. Where you've been stagnant in the past, wo ihr in der Vergangenheit stagniert habt, nicht where you've been unwilling to go to the next level because of the pain or because of the push through or because of the sacrifice. Weil ihr nicht auf das nächste Level kommen konntet wegen den Opfern, wegen dem Schmerz, wegen all den Hindernissen. As you're drinking the oil and the wine, wenn ihr jetzt das Öl und den Wein trinkt, you've discovered you become a bit more nimble. Dann werdet ihr herausfinden, much more flexible. Dass ihr jetzt viel flexibler geworden seid. A little bit more willing. Noch bereiter jetzt plötzlich. Now the fire is coming to burn. Und jetzt kommt das Feuer, um zu brennen. The fire is coming to burn. Das Feuer kommt, um zu brennen. The fire is coming to burn. Es wird brennen. The fire is coming to burn. Das Feuer kommt, um zu brennen. The fire is coming to burn. Ja, das Feuer kommt, you um need zu brennen. The fire on the inside. Ihr braucht dieses Feuer in eurem Innern. Be filled with the Spirit. Werdet gefüllt mit dem Heiligen Geist. You need the fire of the Spirit on the inside. Ihr braucht das Feuer des Heiligen Geistes in eurem Innern. Because it's what empowers. Denn das ist das, was euch befähigt. Enables all the gifts of the Spirit to operate. Und was all die Gaben des Geistes in euch hervorbringt. It allows you to function in the way you were always intended to function. Und es erlaubt euch so zu sein und so zu funktionieren, wie Gott es designt hat für euch. The fire allows you to be everything that God has created you to be. Und das Feuer erlaubt euch alles zu sein, wozu Gott euch geschaffen hat. I got news for you tonight. Heute Abend habe ich Neuigkeiten für His euch. His dreams for you are a whole lot bigger than the dreams you have for yourself. Seine Träume für euch sind so viel größer als die Träume, die ihr für euch selber habt. God's dreams for your life. Gottes Träume für dein Leben are not limited to your bank account. Sind nicht begrenzt auf dein Bankkonto. God's dreams for your life. Gottes Träume für dein Leben are not limited to the educational background that you do have or you don't have. Die sind nicht gebunden an deinen akademischen Ausbildungsgrad. God's dreams for your life. Gottes Träume für dein Leben are not limited to your family name. Sind nicht die haften nicht an deinem Familiennamen. They're not limited by your past. Und sie haften auch nicht an deiner Vergangenheit. Don't believe the lies of the devil any longer. Glaub bloß nicht den Lügen des Feindes länger. Allow the fire of God to work His work on the inside of you. Erlaube dem Feuer Gottes in dir das Werk zu tun. Allow Him to burn out the dross. Erlaube ihm all das Trockene auszubrennen. Allow Him to separate the wheat from the chaff. Erlaube ihm das Schwache wegzubrennen. Let Him take out the weeds. Lass ihn das Unkraut wegnehmen, genau. Oh yeah, let him burn the weeds. Lass ihn das Unkraut einfach wegbrennen. So that which remains, also das, was dann übrig bleibt, is a pure thing. Das ist eine reine that Sache. Which remains is a holy thing. Was bleibt, das ist heilig. That which remains is a priceless thing. Das, was bleibt, das ist unbezahlbar. Let him burn inside of you. Das, was in dir bleibt, let him burn inside of you. Das ist sein Brennen. Until you become like pure gold. Bis du zu einem reinen Goldstück wirst. Let him burn on the inside of you. Lass ihn brennen in dir. Until you begin to reflect his glory completely. Bis du anfängst, seine Herrlichkeit vollständig wiederzuspiegeln. Within the scriptures, Job said, "I'm not coming out the same way that I went in." Und Hiob sagt in der Schrift, dass er nicht hervorkam, wie er reingegangen ist. He said, "When I've been through the fire." Siehst du, da ist ein Feuer gewesen. I'm coming out like gold. Und jetzt komme ich wie ein Goldstück heraus aus God's diesem Feuer. Working a work of holiness on the inside of you. Gott wirkt ein Werk der Heiligkeit in dir. Lift up your hands unto God. Heb deine Hände noch mal hoch zu Gott. Lift up your hands in the glory. Heb sie hoch in die Herrlichkeit hinein. He's working a work of purity on the inside of you. Er vollbringt ein Werk der Heiligkeit in dir. The stuff you've held on to in your past season can't enter into the season he's bringing you into right now. Wo auch immer du noch festgehalten hast an Dingen in deiner Vergangenheit, er bringt dich da jetzt raus. Those emotional crutches. Diese emotionalen Schwierigkeiten und Bindungen. Physical dependencies. Körperliche Abhängigkeiten. Those spiritual weaknesses. Geistliche Schwachheiten. Will not go with you into the season that you're entering into now. Diese Sachen werden nicht mehr mit dir in die neue Zeit hineingehen. Du wirst sie hinter dir lassen. Because God is working a work of holiness on the inside of you. Denn Gott wirkt ein Werk der Heiligung in dir. He's doing something. Er tut etwas. That only. Das nur. He can do. Er tun kann. Just lift up your hands to the Lord. Hebt eure Hände noch weiter hoch. Refiner's fire, my heart's one desire is to be. Das Verlangen meines Herzens ist holy, heilig zu sein. Set apart for you. Ich bin für dich ausgesondert. I choose to be. Ich entscheide mich, holy, heilig zu sein. Set apart, ausgesondert. For you, my master. Für dich, mein Meister. Ready to do. Bereit, your will. Deinen Willen zu tun. Come on, sing it from your heart. Sing es aus deinem Herzen. Refiner's fire. Dieses Feuer. My heart's one desire. Das ist das Verlangen meines Herzens. Is to be holy. Heilig zu sein. Set apart for you, Lord. Ausgesondert für dich. I choose to be. Set apart for you, my master. Ausgesondert für dich, mein Meister. Ready to do your will. Bereit, deinen Willen zu tun. I'm ready to do. Ich bin bereit. Deinen Willen zu tun. I'm ready. I am ready. To do your refiner's fire, läuterndes Feuer. Das Verlangen meines Herzens ist, zu sein. Heilig und ausgesondert für dich. Ich entscheide mich, heilig zu sein. Ausgesondert für dich. Come on, lift up your hands and bereit, deinen Willen zu tun. Hebt eure Hände nochmal hoch. Heute Abend, wenn das Feuer Gottes in euch brennt, und du sagst, ich bin bereit, mich dem Feuer Gottes hinzugeben, seinem Werk der Heiligung in meinem Inneren, komm einfach vor zum Altar und finde da deinen Platz. Da seid und einfach hierher kommt. The altar is full here in the church. Der Altar hier ist voll. But I tell you this, aber ich sag dir Folgendes: the altar of God is open for you. Der Altar Gottes ist für dich. Right where you're at. Genau da, wo du bist. Just kneel or sit. Knie dich hin, just setz dich hin. Sei einfach in der Gegenwart Gottes. Say, God, I give you all that I am. Sag ihm, ich gebe dir alles, Herr, alles, was ich bin. I invite the work of your fire. Ich lade das Wirken deines Feuers ein. I invite the work of your purity and your holiness into my life. Ich lade das Werk deiner Reinheit und deiner Heiligkeit ein in mein Leben. What God's doing right now, und was Gott gerade tut, is a very pure thing. Ist ein sehr, sehr reine, eine sehr reine Sache. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be. Holy fire, come burn in me. Heiliges Feuer, brenne in mir. Spirit of God, come work in me. Geist Gottes, wirke in mir. Holy fire, come burn in me. 'Cause I'm ready. Ich spüre seit ein paar Minuten ganz deutlich durch das Ziehen des Herrn. Und er möchte hier in unserer Mitte heute ganz besonders zwei Gruppen von Menschen salben. Das eine sind Evangelisten. Du spürst in deinem Innersten einfach diesen Ruf, sei es für den vollzeitlichen evangelistischen Dienst oder teilzeitlich oder nebenberuflich oder wie auch immer, aber du hast einfach dieses Ziehen und du hast diese Sehnsucht, du hast diese auch vielleicht schon diese Klarheit, jawohl, das ist das, wozu der Herr mich berufen hat. Natürlich ist jeder Christ ein Evangelist, aber es gibt welche, die einfach besonders auch berufen sind, wirklich auch wiederum andere zu trainieren, auch in diesem Dienst. Das sind die eigentlichen Evangelisten des fünffältigen Dienstes, die andere wiederum trainieren. Und du spürst diesen Ruf dahin. Vielleicht bist du noch nicht so entwickelt, vielleicht bist du noch ganz am Anfang, vielleicht bist du noch ziemlich jung, aber du spürst einfach in dir wirklich diesen Ruf, dem Herrn als Evangelist zu dienen. Und ich glaube, dass Gott heute Abend wirklich Evangelisten salben möchte mit seiner Kraft. Und die zweite Gruppe, die ich gespürt habe, dass Gott sie salben möchte heute Abend speziell, es sind Missionare. Das heißt, Gott hat dir andere Nationen oder eine andere Nation aufs Herz gelegt. Vielleicht schon seit längerer Zeit und du, ja, bisher hat sich vielleicht noch nicht die Tür aufgetan oder wie auch immer. Heute Abend glaube ich, dass eine Salbung auf dich kommen wird. Und so wie du gerade gebetet hast, ich bin bereit, deinen Willen zu tun. Gott wird dich senden. Gott wird dich senden. Das ist ein Sendungsabend heute. Das ist eine Sendung für Evangelisten und Missionare. Wenn du das spürst, wie gesagt, alle sind Evangelisten, also nicht alle nach vorne kommen, aber wirklich ein Evangelist im fünffältigen Sinn ist einer, der die Berufung hat, selber massiv voranzugehen in Evangelisation und wiederum andere zu trainieren, die wiederum als Evangelisten aktiv werden. Missionar, dazu brauche ich nicht viel sagen, ist einer, der in ein anderes Land geht. Halleluja. Und zwar, ich glaube, dass Gott heute Abend wirklich, weil letztendlich fast jeder von uns geht irgendwann mal in seinem Leben mal eine Woche irgendwo ins Ausland und evangelisiert oder geht mit irgendeiner Organisation oder lässt sich aussenden. Aber ich glaube, wirklich sind Leute da, denen hat Gott wirklich Lebensberufungen tief in ihr Herz reingelegt für bestimmte Nationen. Also nicht nur für eine Woche, sondern wirklich für längere Zeit. Wirklich für, ja, auf Jahre hinaus wirklich in andere Nationen zu investieren. Wenn dich das betrifft, dann, ja, gute Frage, wo du hinkommst. Halleluja. Halleluja. Weißt du, na, kommt doch einfach hier rüber, hier sehe ich am meisten Platz, okay? Einfach die können bleiben. Evangelisten, stellt euch einfach, ihr Evangelisten, stellt euch darüber, genau. Die einfach spürt diesen Ruf für Evangelisation und hier einfach die Missionare. Missionare für andere Nationen. Lass uns hier die Evangelisten. Bruder Jün, kommst du auch nach vorne zum Gebet. Halleluja. Okay, hier sind die Evangelisten, hier sind die Missionare, okay? Wow, oh, wow, Jesus, oh, Das ist schon die erste. Halleluja. Oh, schon die erste, die gesandt wird. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Shakara. Das hier sind die Missionare. Alle Missionare, streckt mal eure Hände aus. Okay. Das sind Missionare, die Gott berufen hat für andere Nationen, die ihre Hände hier strecken. Und wir segnen die Missionare. Halleluja. Halleluja. Bist du mit dem Öl? Das sind Missionare. Halleluja. Wo ist Isaac? Okay, komm dazu. Genau. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Vater, ich danke dir für diese Sendung, Herr, in die Nationen, Herr. Oh, und Vater, ich bete jetzt für die Nationen speziell, die du diesen kostbaren Söhnen und Töchtern vor Augen gestellt hast, Herr. Und ich bete, Herr, dass jetzt ein Feuer auf diese Nationen kommt, Herr, in dem Namen von Jesus, Herr. Ein Feuer, das brennt und dich nicht mehr loslässt, in Jesu Namen. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, oh, in Jesu Namen, oh, wo sind noch Missionare? Oh, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, oh, in Jesu Namen, in Jesu Namen, oh, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Heute Abend hörst du den Ruf für die Nation. Und da kommt ein Feuer. Oh, da kommt das Öl und da kommt der Wein und da kommt ein Feuer. Oh, ein Feuer für diese Nation. Auf dich gerade jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen. Oh, Jesus. Fire. Jesus. Oh, Jesus. Oh, fire für die Evangelisten. Oh, fire. Oh, there is fire. Oh, there is fire. Oh, fire für die Evangelisten. Oh, oh, fire für die Evangelisten. Oh, fire. Oh, fire. Oh, fire. Fire, fire, fire. Oh, fire. Fire. Feuer für die Evangelisten. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, fire. Oh, fire. Oh, fire. Oh, für die Evangelisten. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, yes, Lord. Fire. Fire. Oh, fire, fire. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Woo-hoo. Jesus. Oh, Jesus. Oh, fire. Oh, Öl und Wein, gib Feuer. Oh, Öl und Wein gibt Feuer. Öl und Wein gibt Feuer. Oh, Feuer. Oh, Öl und Wein gibt Feuer. Oh, Öl und Wein gibt Feuer. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Oh, there it is. Öl und Wein gibt Feuer. Öl und Wein gibt Feuer, Feuer. Oh, Jesus. Öl und Wein gibt Feuer. Oh, Jesus. Öl und Wein gibt Feuer. Oh, Jesus. Öl und Wein gibt Feuer. Oh, Jesus. Öl und Wein gibt Feuer. Oh, Jesus. Öl und Wein gibt Feuer. Feuer. Feuer. Oh, yes. Oh, wo sind die Evangelisten? Hier sind die Evangelisten. Okay, halleluja. Oh, Jesus. Oh, Feuer. Oh, Feuer, Feuer, Feuer. Oh, Feuer, Feuer. Oh, Feuer, Feuer. Öl und Wein gibt Feuer. Halleluja. Wow, Jesus. Woo. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, Feuer. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Feuer. It's a holy consecration. I'm here for him. Oh, she. Spirit God. Wein gibt Feuer. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, oh. Hier sind noch Evangelisten. Okay, halleluja. Oh, wow, oh, Feuer. Feuer. Surrender to your power. Oh, fire. Committed to your call. Spirit God. Anointed Lord. It's a holy consecration. I'm here for impartation. Oh, Jesus. Jesus. And I receive. Hallelujah. Wo sind noch Evangelisten? Oh, so viele. Halleluja. Wow, fire. Fire, fire. Oh, fire. Fire. Oh, fire. Oh, fire. Uh-huh. Fire. Oh, Öl und Wein gibt Feuer. Öl und Wein gibt Feuer. Oh, Jesus. Öl und Wein gibt Feuer. Oh, Jesus. Oh. Öl und Wein gibt Feuer. Hallelujah. Oh, oh, there it is. Oh, oh, hallelujah. Oh, whoa, Öl und Wein gibt Feuer. Jesus. Was sind noch Evangelisten hier? Öl und Wein gibt Feuer. Oh, Öl und Wein gibt Feuer. Öl und Wein gibt Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. Oh, Jesus. Öl und Wein, Feuer. Oh, Feuer. Feuer. Danke, Jesus. Oh, Spirit God, anoint me, Lord. It's a holy consecration. I'm here for Oh, more. More. Oh, Oh, you love God. fresh revelation. Spirit within me, a pure transformation. Come bring the light. Bread and wine. Fire. Anointing me now. Fire. I pray. By the order of God. Oh, für den Heiliger Geist. Füll mit deinem Feuer. A fresh revelation. Spirit within me. Pure transformation. Wo sind noch Evangelisten? Evangelisten. Halleluja. Es werden immer mehr. Wow. Jesus. Jesus. Jesus. Wo sind noch Evangelisten? Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Hoppala. Oh, Jesus. Noch Evangelisten? Noch jemand ohne? Halleluja. Oh, Öl, Wein, Feuer. Oh, Jesus. Okay. Oh, Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Öl und Wein. Oh, gib Feuer. Viele Evangelisten und Missionare. Wow. Wow. Ich hatte gerade den Eindruck, dass wir, weil es ist so wichtig, weißt du, Evangelisten und Missionare brauchen Gemeinden, die sie senden. Evangelisten und Missionare, die irgendwo nur alleine auf weiter Flur sind, haben meistens keinen langen Bestand. Sie brauchen Gemeinden, die sie senden. Und diese Gemeinden wiederum brauchen Ressourcen, um senden zu können. Und ich hatte gerade so den Eindruck, dass jetzt, nachdem wir hier so viele gesalbt haben, wirklich zu Evangelisten und Missionaren, dass wir einfach alle gemeinsam, die ganze Gemeinde, ein Evangelisations- und Missionsopfer einnehmen sollten. um wirklich, wir wollen es auch dann wirklich zur Seite legen, wo wir wirklich sagen, das ist wirklich für Evangelisation und Mission bestimmt, damit die Gemeinde befähigt ist zu senden, damit die Gemeinde befähigt ist, die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die Missionare und Evangelisten brauchen. Lasst uns einfach im Glauben wirklich ein Sendungsopfer einfach geben. Also so wie damals, als sie in Antiochia, haben sie Barnabas, Paulus, haben sie ausgesondert, um in die Mission zu gehen. Die Gemeinde hat sie gesandt. Ja, das heißt, die Gemeinde stand hinter ihnen, auch finanziell sicherlich, zumindest in der Anfangszeit. Und so wollen wir wirklich einfach auch hinter all denen stehen, ganz besonders, die Gott zu Evangelisten, zu Missionaren berufen hat. Und lass uns das einfach zum Ausdruck bringen, indem wir jetzt einfach alle zusammen, bevor wir, Bruder Jün wird gleich mit uns Abendmahl feiern noch, aber bevor wir das tun, lass uns einfach ein Missionsopfer einnehmen, speziell für Evangelisation und Mission einfach, dass wir wirklich zur Seite legen wollen, wirklich für um konkret Evangelisten und Missionare zu finanzieren, dass sie ihren Dienst tun können. Wir wollen es investieren in Evangelisation und Mission. Frag einfach den Heiligen Geist, wie du dich daran beteiligen sollst, wie das Opfer aussehen soll. Frag ihn einfach. Weißt du, du investierst in die Ernte in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Europa, aber sogar bis an die Enden der Erde. Das, Jesus hat gesagt, ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Das heißt, die Missionare werden ausgehen bis an die Enden der Erde. Und deine Gabe wird über den Ozean gehen vielleicht und wird einfach das Werk der Evangelisation und der Mission vorantreiben. Also frag den Heiligen Geist, was du geben sollst. Wenn du über Livestream zuschaust, dann hast du die Möglichkeiten eingeblendet. Du kannst auch überweisen, einfach gib einfach ein Stichwort Mission und Evangelisation bei deiner Überweisung oder wenn du über PayPal gibst oder per Kreditkarte. Hier vor Ort machen wir es so, dass wir die Eimer durchgeben und du kannst entweder in Bar geben, du kennst es schon, oder du kannst eine Verpflichtungserklärung ausfüllen, die du unter deinem Stuhl findest und dann kannst du in den nächsten Tagen überweisen. Halleluja. Und während du gibst, weißt du, denk daran, dass du weise bleibst. Das heißt, werde gefüllt. Amen. Was ist weise? Weise ist gefüllt mit dem Geist. Also ihr alle, füllt euch einfach nochmal mit dem Heiligen Geist. Füllt euch mit dem Wein, füllt euch mit dem Öl. Du hast gehört, was passiert, wenn Öl und Wein zusammenkommen. Feuer. Halleluja. Ja. Ja. Ja. Halleluja. Also trink. Und gleichzeitig gib und wir geben dir einmal durch. Du tust einfach, was er dir gezeigt hat. Halleluja. Wow. Puh. Wir gehen mit dem Heiligen Geist, ja? Mal schauen, wo wir heute noch landen. Es ist noch früh am Abend, Halleluja. Glory. Wow. So stark. Wenn Gott dich berufen hat, ich meine, er hat jeden von uns berufen. Aber so ganz zwischendurch kann ich dir mal was empfehlen, um wirklich aktiviert zu werden, trainiert zu werden, aktiviert zu werden und auch gegründet zu werden im Wort Gottes. Ich empfehle dir unsere Glory Life Schule. Das ist eine berufsbegleitende Schule. 2 Lektionen die Woche live hier vor Ort, aber auch über Livestream und per Video on Demand kannst du das hören. Konferenzen, Seminare, unser kompletter Download ist mit inbegriffen, also alles, was bei uns bei Glory Life an Botschaften kommt. Und du wirst wirklich gezielt aktiviert. Wir nennen es die Schule für übernatürliche Weltveränderer. Unser Motto ist, ein ganzes Jahrhundert mit der Herrlichkeit Gottes prägen. Ja, da werden Leute trainiert und kommen hervor und werden aktiviert auch in den Gaben des Geistes. Es ist keine theoretische Schule nur. Wir haben zwar biblische Grundlagen natürlich auch, aber es ist wirklich eine Schule, wo es um Bewusstseinsbau geht, wer wir sind in Christus und wo es auch darum geht, wirklich aktiviert zu werden in den Gaben des Geistes. Wer von euch ist schon alles in der Glory Life Schule? Darf ich mal sehen? Okay, wow. Halleluja. Seid ihr happy, Schüler? Könnt ihr es weiterempfehlen? Okay, preis den Herrn. Also wenn du noch nicht in der Glory Life Schule bist, ich sage das jetzt nur heute Abend einmal, aber damit du es weißt, einfach am Welcome-Tisch und am Infoständer gibt es die Info, du kannst dich anmelden, man kann dreimal schnuppern in der Schule, kostenlos. Und dann kostet es 30 € im Monat. Wir haben gesagt, für dieses Wochenende machen wir ein speziellen Sonderangebot. Das heißt, normalerweise kostet es 40 € Anmeldegebühr. Aber wenn du dich an diesem Wochenende oder bis zum 1. März, 1. März ist ja am Mittwoch, wenn du dich bis dahin anmeldest, dann erlassen wir die Anmeldegebühr. Und dann musst du einfach nur die 30 € im Monat zahlen. Und das ist wirklich geschenkt für das, was du da bekommst. Ja, das deckt kaum die Unkosten. Aber es geht uns nicht darum, mit der Schule zu verdienen, sondern es geht uns darum, so viele wie möglich zu trainieren, wirklich als übernatürliche Weltveränderer. Also wenn du da einsteigen möchtest, hol dir die Info, melde dich noch an diesem Wochenende oder die nächsten Tage. Wie gesagt, dreimal darfst du sowieso schnuppern, aber dann meldest dich an und dann bist du dabei. Halleluja. Preis den Herrn. Okay, haben wir die Sammlung eingenommen? Preis den Herrn. Papa Jün, willst du beten für die Sammlung? Halleluja. Oh, Mikro. Mikro, Erich? Wo sind die Mikros? Vater, wir danken dir für das Gabe, das wir zusammentragen dürfen. Wir segnen diese Opfergabe, dass er 100-fache Früchte zurückbringt in dein Reich. Mm. 主啊，你祝福他每一分钱，主啊，让他能够成为福音的种子，成为千万灵魂得救的一个种子。Herr, in Jesu Namen, wir sehen in unseren Augen, wir sehen in unserem Geist, dass Tausende, Hunderttausende Menschen ab diesem Moment durch das Opfer, aber vielmehr durch die Geschwister und deine Kinder, die sich heute Abend und ihr Leben dir hingegeben haben für diesen Dienst, dass du sie gebrauchst, dass Zehntausende, Hunderttausende Menschen in dein Reich hineinströmen. Halleluja. So, Herr, so wie 5 Brote und 2 Fische, geben wir das Opfer, aber geben wir auch unser Leben dir hin, als ein lebendiges Opfer. Danke, Herr, dass so 25.000-fache Minimum unser Leben zurückkommt und dass du dem Maximum Ehre und Herrlichkeit aus unserem Leben empfangen kannst. Amen. Amen. Sie segnen jenem, die das gegeben haben, so wie Gottes Worte klar schreibt, wörtlich. Er wurde reich und reicher, bis er sehr, sehr reich geworden ist, weil der Herr Jahwe mit ihm war. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Okay, ich übergebe an dich. Bruder Jün wird uns jetzt zum Abendmahl leiten und wird noch etwas sagen vorher. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Amen. Lass uns noch mal mein Gottes Josua danken für seinen Dienst, für diese wichtige Botschaft, die wir heute empfangen dürfen. Amen. Isa 他却日增月盛，成为了大户人家，带来的结果是人开始嫉妒他。 Eine kleine Fortsetzung, was wir heute Morgen schon angefangen haben, die Geschichte von Isaac aus 1. Mose Kapitel 26. Da lesen wir, im Land herrscht eine riesengroße Hungersnot und der Herr sagt zu Isaac, bleib hier und geh nicht fort und bleib hier. Und da steht Isaac und arbeitet an dem Jahr und er sät und er gewann hundertfach und zurück, was er gesät hat. Und weil der Herr mit ihm war und ihn gesegnet hat, die Philister, die lokalen Könige und die Herrenführer wurden eifersüchtig auf ihn. Als der König fürchtete, als Elimelech von Moab wegging, um dort zu gehen, wohin ging er? Er ging in eine Sandgrube, um seinen Vater Abraham zu graben, den die Philister in der Sand gegraben haben. Als er ging, 他就挖到一口井出水了，那些人就再一次把这口井抢走。 Und in Gottes Worte lesen wir, und die Philister kommen zu Isaac und sagt zu ihm, verlass uns, weil der Herr wirklich mit dir ist. Du hast alles, was wir haben, und genommen. Und bitte verlass uns. Und Isaac zieht weiter in ein Tal, Gera. Und der Herr war dort mit ihm. Dann kommen die Philister wieder zu ihm und haben seinen Brunnen weggenommen. Und er zieht weiter und weiter und weiter. Überall, wo er hingeht, der Herr war mit ihm. Und ich spreche das auch oft zu Pastor Georg, mein geistlichen Sohn. Ich spreche auch zu meinem Sohn, viele meiner geistlichen Kinder. Ich sage, es gibt Berufung in unserem Leben, die vierte Generation meiner Generation von Abraham, um ein Altar zu bauen. Und jetzt kommt eine Generation, um die Brunnen wieder frei zu schaufeln, die Steine und den Dreck und rauszunehmen, weil das Wasser ist da und das Wasser muss fließen. Und wollen wir anfangen, den Brunnen frei zu schaufeln? Unsere Feinde werden eifersüchtig werden auf uns. Kein Problem, wir streiten nicht mit ihnen, wir gehen weiter. Dort, wo der Herr uns hinführt, denn wir wissen, überall, wo wir hingehen, der Herr wird mit uns gehen und uns lebendiges Wasser schenken. So, liebe Geschwister, heute Morgen habe ich schon erzählt, und nächstes Jahr werde ich in 50 Jahren im Dienst sein. Und diesen 50 Jahren habe ich oft Philister erlebt. Ich habe oft Könige erlebt und Feinde erlebt, die kamen, die haben meine Sachen weggenommen, die haben meine Brunnen wieder zugestopft. Aber eins habe ich gelernt, meine geistlichen Brunnen, den Brunnen in meinem Herzen, in meinem Leben mit dem Herrn, und lasse ich nie von Feinden verstopfen und zustopfen mit dem Dreck, mit den Sorgen, mit der Verfolgung und mit Gefängnis. Und ich danke dem Herrn, dass mein Herz frei geblieben ist und das lebendige Wasser jeden Tag nicht nur sprudelt, sondern herausfliegt und in den Nationen. 后来他又挖到一个利和波的时候，他没有停到利和波。当这次来到宽阔之地，好像我们这个地方的时候，你还不要忘记有一个盟约。我虽然现在撒种的时候、耕地的时候有了，挖井的时候有谁了？但是有一个东西更重要的。 就是要回到别十八，那是盟约的井。今天晚上最后的时刻是掰饼聚会，要纪念神给我们立的约。 Und zum Schluss, als Isaac an den Ort Rehobor kam, und dann seine Feinde streiteten nicht mehr mit ihm. Und deswegen er nennt den Ort Rehobor, bedeutet ein weites Land. So wie dieser Ort unter Pastor Georg und Irena unter ihr als Gemeinde haben vieles durchgemacht. Und Geschwister, die Pastoren kennen, sie haben viele Philister, viele Feinde im Leben und gehabt. Und jetzt der Herr hat euch ihr ein weites Land gegeben, ihr ein weites Land herangestellt. Aber jetzt ist noch nicht Schluss, jetzt ist der Anfang, richtig für den Herrn zu leben. Und in Gottes Wort steht, und Isaac zieht weiter in einen anderen Ort, weiter um einen Brunnen frei zu graben, damit überall, wo er hinkommt, wirklich lebendigen Brunnen gibt und Wasser gibt, die Menschen davon auch satt werden. Ich segne wirklich uns als Gemeinde, dass es eine Gemeinde ist und nicht nur ihr habt das lebendige Wasser, sondern überall, wo der ganze Gemeinde hingeht, die Geschwister überall in den Nationen hinkommt, dass dort auch die verstopfte und der Brunnen frei ausgegraben werden. Und dann, da lesen wir Gottes Wort und Isaac geht wieder in den Ort zurück, wo er den Bündnis mit dem Herrn geschlossen hat. Und ihr Lieben, ich bin noch nicht fertig, das, was Vater gesagt hat. Und manchmal Vater sagt einen Satz, ich brauche 5 Sätze dazu. Auch wenn der Herr uns bereits in ein weites Land hineingestellt hat, lass uns nicht vergessen, die Berufung, die Träume, was der Herr uns am Leben gegeben hat. Vor allem dem Bündnis, was der Herr mit uns geschlossen hat. Beersheba ist ein Lüge-Ding. Schon bei Abraham lüge das Lüge. Jesus Christus hat uns das Lüge. Das ist immer nicht vergessen. Und Isaac ging den Ort zurück, wo sein Vater den Brunnen ausgegraben hat, wo er diese Brunnen wieder frei ausgraben durfte. Und dort hat er seinen Bund mit dem Herrn erneuert. Und der Herr hat ein Bündnis mit uns durch sein eigenes kostbares Blut. Das lass uns nicht im Leben vergessen. 你要记住，当你回到神的约地，回到别是把神给亚伯拉罕立那个约地的时候，有一天君王会带着军长，还有他的总理，他的顾问，国防部长来给你立约，他会怕你的。Zum Schluss von dem Kapitel lesen wir, und als Isaac sein Bündnis mit dem Herrn erneuert hat, dann kommt der Abimelech, der König, mit seiner Herrenobersten, mit seinem besten Freund. Und er sagt zu ihm, wir haben deutlich gesehen, dass der Herr mit dir ist. Überall, wo du hinkommst, lass uns ein Bündnis auch miteinander haben. Und dieses Jahr ist das Jahr, wo der Herr deine Feinde zu deinen Freunden verwandelt. Halleluja. Das ist 我们要拿到这个饼，要想到神亚伯拉罕。我们读圣经的时候读到了耶稣，这个立这个约就这么重要。你要记住，你有一天你拿住给主耶稣立下这个约的时候，有一天不是你怕以利米勒，不是你怕他的警察，不是怕这个共产党，不是怕穆斯林，是所有的这些东西，黑暗的权势会怕你，因为你给主有约。 Ich habe in meinem Leben wirklich dieser Treue, unser treuen Herrn erlebt. Am Anfang meines Dienstes, ich habe immer Angst gehabt vor Menschen, vor den Polizisten, vor den Kommunisten, vor dem Gefängnis, vor den unmenschlichen Folterungen. Aber bald habe ich gelernt, ich sollte keine Angst haben vor ihnen, sondern sie sollen Angst haben vor mir. Und der Weine fand unter meiner Gegenwart spüre, unter meiner Nähe rieche, das soll dir schon abhauen. Amen. Amen. Amen. Und das ist der Leib unseres Herrn Jesus. Amen. Amen. 我们应当如此行，为的是纪念耶稣。 Und dies ist ein heiliger Moment. Wir nehmen den Leib Jesu zu uns, um dem Herrn zu danken, das, was er vollbracht hat und für uns am Leben tut. Gottes Wort sagte, siehe, ich sehe den Satan und fällt auf den Erde wie ein Blitzer. Und die Brüder haben den Feind besiegt durch das Blut des Lammes und durch ihr Zeugnis, dass der Herr treu ist. Amen. Amen. Amen. Und lass uns den Leib des Herrn zu uns nehmen. Und das ist der Kelch des Herrn, ein Bündnis, was der Herr von sich heraus und ein ewiger Bund mit uns geschlossen hat. Die Philister haben Isaaks Leben sehr schwer gemacht. Die Philister haben auch der Vater von Isaaks Leben sehr schwer gemacht. Und Isaak zum Schluss seines Lebens kommt wieder Ort, wo der Herr mit ihnen einen Bund geschlossen hat, um ihn zu erinnern. Menschen werden ihren Vertrag wieder zurücknehmen. Menschen werden ihnen versprechen und auch widersprechen. Aber ich bin der Herr. Ich bin der ewige, treue Herr. Das, was ich ausgesprochen habe, und werde ich niemals wieder zurücknehmen. Ich bin für euch. Ich bin mit euch. Und Psalm 23 sagt uns, im Angesicht der Feinde, der Herr, und unser Feinde, der Herr bereitet den Tisch für uns. Aber in diesem Moment, ich möchte uns auch ermutigen, und dass wir auch einen Tisch für unsere Feinde bereiten dürfen. Amen. 当你守约的时候，你的仆人、你身边的人会告诉你：我们又带水了。我们今天不但是有油、有酒，我们还要有水。耶稣就是那一口井里的水，你永远用之不竭、取之不完。Heute hat der Pastor Joshua über Öl gesprochen, über Wein gesprochen, über das Feuer gesprochen, und zum Schluss kommt das Wasser des Lebens. Und während Isaak mit dem König Abimelech den Bündnis abgeschlossen hat, dann kommen seine Diener und rufen ihn zu: Wir haben wieder Brunnen gefunden. Und wir dürfen auch Tisch für unsere Feinde bereiten und unsere Feinde segnen, dass sie auch das Wasser des Lebens einerseits kennenlernen und davon trinken. 不但每个人带到谁，我要奉耶稣的名接续这个杯，是每个人都要带到一个活水的江河。这个世界会有一个更大的复兴，这叫突破。遵行上帝的话语是突破，荣耀还有一个更大的复兴。每个人的里面都有水的时候，成为江，这个世界会有一个大的海啸。 In meinem ganzen Leben, ich habe immer geschaut, dass der Brunnen meines Herzens, der Brunnen in meinem Geist immer sprudelt vor frisches und süßes Wasser vom Himmel. Und im Namen Jesus, ich möchte uns allen segnen, dass wir ab heute Abend und dass unser Brunnen noch viel mehr fließen und dass dieser Wasser, dass dieser Brunnen in uns nie ausgetrocknet, nie und ausgeschöpft und nie und zugestopft werden vom Feinde, von den Sorgen dieser Welt. Und der Herr segne uns. Amen. Amen. Komm, ihr Lieben, lasst uns zusammen aufstehen, den Kelch des Herrn zu uns nehmen. Ich sage, Herr, ich danke dir, dass ich den Brunnen des Lebens in mir habe. Amen. Amen. Ja. Ihr Lieben, lasst uns noch ein Gebet sprechen. Vater, wir danken dir von Herzen. Dein Wort ist ewiglich und wahr. Dein Wort sagt, durch deine Striemen sind wir geheilt. Herr Jesus, am Spätabend, wir legen unsere Schmerzen, unsere Sorgen, das, was unser Herz schwer macht, das, was unsere Seele auch betrügt. Herr, wir haben Abendmahl genommen. In diesem Moment, wir empfangen auch deine vollkommene Befreiung, deine Freiheit und deine Heilung und deine Freude. Danke, Herr Jesus, dass wir auch in diesem Abend, auch wenn wir nach Hause gehen, im Bett liegen, dass wir spüren, dass du da bist. Danke, Herr, dass du uns besucht in unsere Träume, dass du uns heilst in unsere Träume. Herr, dein Wort sagt, die du lieb hast, schenkst du im Schlaf. Danke, Herr, dass alles, was wir benötigen für unsere Berufung und für unsere Ehe, für unsere Familie und für die Träume, was du in unserem Leben gegeben hast und dass wir alles von dir empfangen. Danke, Herr, dass unsere Brunnen nie ausgetrocknet werden, dass unsere Brunnen nie auch zugestopft werden von uns selbst und vom Feind. Danke, Herr, dass wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit für dich leben dürfen, dass du Tag an, Tag aus das Maximum Ehre und das Maximum Früchte aus unserem Leben empfangen darfst. Im Namen Jesu beten wir. Amen. Amen. 这就是我们这一次的大会，遵行主的吩咐，遵行主的吩咐去突破，带来荣耀与复兴。 Und ich bin sehr dankbar für diese Konferenz, die lautete Aufbrüche und Erweckung. Und da möchte ich noch eine kleine Dinge hinzufügen. Und zuallererst, wir sollen gehorsam sein. Dann kommt der Aufbrüche. Dann kommt die Erweckung. Amen. Amen. Amen. Amen.